Weißt du vielleicht etwas darüber, ob es schon eine Entscheidung gibt, ob wir einen Jahrespass ins Fitnessstudio bekommen? Bedauerlicherweise wurde ich in den Entscheidungsprozess nicht involviert. Und leider muss ich dir hiermit mitteilen, dass ich nach meinem aktuellen Wissensstand nicht in der Lage bin, die oben genannte Frage adäquat zu beantworten. Naja, das wird sich dann hoffentlich bald klären. Dem blicke ich ebenso mit großer Zuversicht entgegen. Ich würde nämlich gern den Rat des Betriebsarztes befolgen und mich in regelmäßigen Zeitabständen sportlich betätigen, um einerseits den Kreislauf zu stärken und somit den potenziellen Erkrankungen vorzubeugen und gleichzeitig auch meine Leistungsfähigkeit am Arbeitsplatz zu steigern. Erlaubst du mir bei der Gelegenheit die Frage, was deinem so ausgeprägten Interesse an dem Fitnessstudio zugrunde liegt? Naja, du weißt, wie das so ist, ja? Wir haben gerade ein großes Projekt mit einem neuen Kunden abgeschlossen und in den letzten Wochen musste ich enorm viele Überstunden schieben. Da bin ich tagelang kaum vom Schreibtisch weggekommen und nun habe ich wieder Rückenbeschwerden. Mein Mitgefühl. Wäre in dem Fall aber nicht eine sachkundige Diagnose und dementsprechend eine angepasste medizinische Behandlung angebracht? Nach meiner Kenntnis fällt nämlich der Verdacht bei Rückenbeschwerden häufig auf den Bandscheibenvorfall und in dem Fall sollte man die Therapie nicht dem Zufall überlassen, denn das kann wiederum zur Folge haben, dass man dem Rücken noch mehr Schaden zufügt, sodass letzten Endes ein operativer Eingriff erfordert wird. Ja, damit hast du sicher recht. Aber zum Glück ist es in meinem Fall nicht die Bandscheibe. Das habe ich bereits untersuchen lassen. Der Orthopäde, bei dem ich war, meinte, ich soll unbedingt die Rückenmuskeln stärken. Und da wäre die ganz klassische Rückengymnastik im Fitnessstudio völlig ausreichend. Ergänzend zu dem gerade Gesagten würde ich dich gern noch darauf hinweisen, dass ich in diesem Zusammenhang auch die gerade im Trend liegende Fasziengymnastik fördernd auf die allgemeine Gesundheit auswirken könnte. Ach so, danke für den Tipp. Ich werde mich danach erkundigen und hoffentlich sehen wir uns tatsächlich bald in dem Fitnessstudio. Dem kann ich mich nur anschließen. Auf ein baldiges Wiedersehen.